Und wir haben die beste Religion. Wir haben Allah subhanahu wa ta'ala, unseren Schöpfer. Wir haben den besten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, wir müssen daran glauben. Und wer daran nur ein bisschen zweifelt, wallahi, der ist kein Muslim. Wer daran zweifelt, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nicht der beste Prophet ist, der soll seine Religion irgendwie nochmal neu auffrischen. Gucken, was mit seiner Religion ist. Weil das sind Grundsachen. In der Religion, da kann man nicht irgendwie verhandeln. Das ist kein Autokauf. Das ist keine Partei. Das ist keine Politik. Das ist Dinullah. Entweder Wahrheit oder Unwahrheit. Es gibt kein irgendwie in der Mitte Treffen von dem ein bisschen, von da ein bisschen. Wir haben Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben den besten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir haben die beste Scharia. Und dann, was machen wir heute? Wir suchen den Dreck, der von dem Norden und Westen irgendwo liegen, rechts liegen geblieben ist, versuchen wir irgendwie wegzunehmen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islam dina. Wer sagt das? Allah, dein Herr, der dich erschaffen hat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich eure Religion vollkommen gemacht. Und wir kommen nach Jahren und wollen ändern, sagen, nee, das ist nicht so. Wisst ihr, was das heißt, wer sowas macht? Dass Allah subhanahu wa ta'ala falsch liegt. Auch wenn er das nicht sagt, aber seine Tat, das ist doch ganz klar. Wenn du sagst, nee, das ist nicht richtig, dann heißt das, dass derjenige, der das gesagt hat, al-yawma akmaltu lakum dinakum, doch nicht richtig lag. Doch nicht die Religion vollkommen und vollendet hat. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي und meine Ni'ma, meine Gabe auf euch vollendet habe. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ und euch die Religion der Islam auserwählt habe. Für euch als Religion auserwählt habe. Und was machen wir? Wir versuchen den Westen nachzumachen. Den Dalal, die Irregehenden, Al-Kuffar, die Allahs Weg nicht befolgt haben, versuchen wir nachzumachen. Und das ist einer der schmerzhaftesten Krankheiten, die die Umma heutzutage leider erleben muss. Und das ist auch der Grund, warum die Umma leider in so einer Erniedrigung heutzutage lebt. Weil sie nach Dreck von den anderen sucht. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam Subhanallah. Yani das ist auch ein Beweis für die Richtigkeit und für die Wahrhaftigkeit unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dies alles hat er vor 1428 Jahren gesagt. Hat er in irgendein Fernglas vorher geguckt und hat gesehen, dass das alles passieren wird? Wallahi, das ist nur Allah, der dem alles das yani vorher gesagt hat. Er hat gesagt in einem Hadith bei Muslim überliefert von Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibr wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh qulna ya Rasulullah al-yahud wa an-nasara qala faman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in diesem Hadith, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Ihr werdet ungefähr übersetzt, ihr werdet die Schritte oder den Schatten von denjenigen, die Völker, die vor euch waren, folgen oder nachmachen. Shibran bi shibr. Das heißt, so eine Größe, yani eine Handgröße. Wa dhira'an bi dhira', Elle nach Elle. Yani, guck mal, wie detailliert. Wir versuchen, die Kuffar nachzumachen. Shibran bi shibr. وذراعا بذراع إلى نخ إلى حتى لو دخلوا جحر ضب sogar wenn sie in dem Loch von einem, ich weiß jetzt nicht wie dieses Tier auf Deutsch heißt, Eidechse, ja, Eidechse, ja, جحر ضب Weil die versteckt sich irgendwie unter, die hat ihre, Räumlichkeit ist unter der Erde. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. Sogar da würdet ihr sie folgen. Ist das nicht so, liebe Geschwister, heute? والله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Die Sahaba, aber guckt euch, ich sage immer wieder, wir müssen, wallahi, wir müssen mit jedem Hadith können wir Monate verbringen, indem wir Lehren aus den ziehen. Sahaba ridwallahu alayhim haben dann nicht gesagt, ja okay, ja, Rasulullah hat gesagt, لا تتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. Nein, die haben gefragt, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Al-Yahudu wa Nasara, wen meinst du mit den Völkern vor uns? Die Juden und Christen? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sagte, wer denn sonst? Das ist, liebe Geschwister, damit das nicht jemand falsch versteht, das ist kein Angriff auf irgendwelche Leute oder irgendwelchen Religionen. Wir wissen, jeder weiß, damit man das nicht später, weil ich weiß, dass dieses Thema ist sehr, sehr heikel. Ja? Und es ist auch so ein Angstthema, den viele versuchen irgendwie nicht anzusprechen. Ja? Aber das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit müssen wir sagen. Und die Wahrheit müssen, weil wir, das ist eine Verantwortung von uns. Ja? Wir leben unter diesen Leuten und unsere Muslimen, die hier leben, viele von denen wissen diese Sachen nicht. Und Yawm al-Qiyama, wenn dann diese paar Millionen, die hier leben, kommen und sagen, damals gab es ein paar Leute, die sogenannten, die hatten Ahnung von Islam, oder die haben so getan, als ob die Ahnung hätten von Islam, aber die haben das nie gesagt. Deswegen, das wollen wir heute, inshallah, Ibra'in li-Zimma, wollen wir das, inshallah, heute, diese Ausrede den Leuten wegnehmen. Wir greifen keinen an. Jeder weiß, dass wir an Isa a.s. glauben. Und wenn jemand nicht an Isa a.s. glaubt, der ist kein Muslim. Jeder weiß, dass wir an Musa a.s. glauben. Und wenn jemand nicht an Musa a.s. glaubt, der ist kein Muslim. Wir glauben an Taurah, an Injil. Wir glauben an alles, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Aber wir glauben auch daran, dass diese Religionen verfälscht worden sind. Und dass es nur eine Wahrheit gibt, die wir folgen und die zu ewigen Glückseligkeit führt. Und das ist der Islam. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, das Sahih, dass wenn selbst Musa alaihi salam jetzt leben würde, ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Er müsste Rasulullah sallallahu alaihi wasallam folgen, damit er ins Paradies kommt. Das nochmal zur Verdeutlichung dieser Sache. Und vor allem in dieser Sache von Nachmachung und Nacheifern von Kuffar ist, wie ich schon sagte am Anfang, das Mitfeiern von Muslimen und das Gratulieren von Muslimen von den Leuten, zu den Leuten, die speziell jetzt ihre Feierlichkeiten haben. Und vor allem spezielle Feierlichkeiten, wie zum Beispiel Weihnachten oder das Neujahr. Oder Ostern, oder wie auch immer. Weil das sind Sachen, die diese Völker oder diese Religionen ausmachen. Die sind speziell damit bekannt. Weil viele sagen heute, ja, dann dürfen wir auch keine Hose anziehen. Lass uns davon sagen, dass da manche ihre Meinung haben. Ja? Aber wir sagen, das ist, diese Sache ist momentan, die Leute sind nicht damit spezialisiert. Aber diese Feierlichkeiten sind religionsbegrenzt. Bei uns, in unserer Religion, was haben wir für Feierlichkeiten? Habt ihr irgendwann mal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesehen, dass er Weihnachten gefeiert hat? Habt ihr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die Juden haben mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Medina gelebt, oder nicht? Hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mit den Juden ihre Feierlichkeiten gefeiert? Hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an seinen Nachbar, einen Juden, geklopft und hat ihm gesagt, frohe deine Feierlichkeit? Warum kommen wir dann heute und sagen, dass das normal ist, dass wir nicht so streng sein müssen, dass wir modern sein müssen, weltoffen, nicht in unsere Steinzeit leben, etc. Was für Ausreden diese Leute oder was denen Shaitan, besser gesagt, in ihren Köpfen einredet und flüstert. Wie Allah, und dabei sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, in Surat al-Ma'idah, Vers 48, وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Und folge nicht ihren Meinungen oder Neigungen entgegen dem, was dir von der Wahrheit zugekommen ist. Für jeden von euch haben wir ein Gesetz und einen deutlichen Weg festgelegt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Hajj, Vers 67, لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْهُمْ نَاسِكُهُ. Für jede Gemeinschaft haben wir einen Ritus festgelegt, den sie zu vollziehen haben. Viele Mufassirin sagen zu dieser Ayah, أي يعني من سكنهم ناسكوه أي عيدا يختصون به. Sehr viele Mufassirin erklären diesen Vers mit dieser Aussage. Das heißt, für jede Gemeinschaft haben wir einen Ritus festgelegt. Damit ist gemeint, für jede Gemeinschaft haben wir eine Feierlichkeit festgelegt. Die Muslime, Allah subhanahu wa ta'ala hat denen an jeder Woche, für jede Woche hat er denen einen Feiertag gegeben. خير يوم طلعت عليه الشمس. Beste Tag, an dem die Sonne aufgegangen ist. يوم الجمعة. Beachten ihn die Muslime. Wallahi, glaub mir, liebe Geschwister, ich bin mir sicher, dass die Mehrheit der Muslime das gar nicht weiß. Und diejenigen, die das wissen, gar nicht beachten. Normalerweise Freitag. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seine Sunna, er wäscht sich an diesem Tag. Wie viele Muslime waschen sich an diesem Tag? Extra mit dieser Nia für diesen Tag. Ta'abbudan in Allah. Sehr wenige bestimmt. Das Schönste zieht er an. Und wie in einem Hadith, seine Lieblingskleidung waren weiße Aqmisa. Weiße Gewänder. Guckt euch mal die Farbe, die Rasulullah auch speziell für so einen Tag anzieht. Bei uns, wenn der kommt, Alhamdulillah, dass er kommt, aber wenn der kommt, schmutzig mit der Kleidung, gerade von der Werkstatt oder was weiß ich von wo. Ich sage jetzt nicht, dass er nicht kommen soll, ja, das ist was falsch verstanden wird. Sondern ich sage nur, guckt euch mal, was für Werte Rasulullah und seine Gefährten hatten. Und was wir für Werte haben. Das ist nicht einfach, diese Sache. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Jemand, der die Sachen von Allah subhanahu wa ta'ala wertschätzt, das kommt von Gottesfürchtigkeit. Und das ist bestimmt von شَعَائِرَ Allah. Und wenn was bei dir in deinem Herzen groß ist, dann Allah subhanahu wa ta'ala hilft dir dabei, diese Sachen auch zu machen. Wie gesagt, in Muslimin, jede Woche haben sie einen Feiertag, Freitag. Dann hat uns Allah subhanahu wa ta'ala zwei große Feierlichkeiten gegeben. Und zwar den Eid al-Adha und Eid al-Fitr. Eid al-Fitr nach unserem Fastenmonat Ramadan. Freude für die Muslimin, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie gelassen hat, diesen schönen Monat zu fasten und dass Allah subhanahu wa ta'ala denen inshallah vergibt, freut man sich an diesem Tag. Und dann, und subhanallah, guckt euch mal an, diese Feierlichkeiten kommen immer nach großer Ibadat, nach großen Gottesdiensten. Eid al-Fitr kommt nach dem Fastenmonat Ramadan. Eid al-Adha kommt nach dem Manasik von al-Hajj, nach der Pilgerfahrt. Und diese Feierlichkeit zieht sich in drei Tagen. Was sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Das sind Tage für Spielen und Freude. Ja? Freude und Spielen. Soll man sich freuen? Bei uns, die Muslime leider, Wallahi, liebe Geschwister, das ist eine Sache, die echt traurig macht. Vor allem bei uns hier. Du siehst Eid al-Adha, was bekommt man da ein Ritual mit von Eid al-Adha? Das ist so wie eine Last auch bei vielen Muslimen geworden. Ah, ich muss schlachten. Ich muss schlachten, das, wie eine Last. Das ist Freude. Du sollst dich freuen. Das soll keine Last für dich sein. Freu dich mit deiner Familie. Kauf Geschenke deiner Familie. Viele Muslime bekommen vielleicht mehr mit von diesen christlichen Feierlichkeiten als von den islamischen Feierlichkeiten. Wie gesagt, das sind unsere Feiertage. Der Rest haben wir nichts mit zu tun. Und wie wir wissen, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, der bei Imam Ahmed und Abu Dawud überliefert wird, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Liebe Geschwister, wir müssen verstehen, was diese Aussage von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bedeutet. Wer jemanden oder ein Volk nachmacht, der gehört zu denen. An manchen Sachen, liebe Geschwister, Wallahi, wir müssen den Koran und die Sunna natürlich nicht einfach nur so hier von unserem Kopf einfach so wiedergeben. Ja? Natürlich mit dem Verständnis von Sahaba, radiallahu ta'ala alayhi, so wie das Rasulullah sallallahu alaihi wasallam erklärt hat. Aber in diesem Hadith brauchst du kein Gelehrter zu sein. Wenn du Arabisch verstehst, ja, verstehst du hieraus, dass wenn jemand, egal wer dieser jemand ist, egal wer diese Leute sind, nachmacht, der gehört zu diesen Leuten. Das heißt, machst du Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nach, bist du zur Anhängerschaft von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Machst du die Juden nach, gehörst du zu den Juden. Machst du die Christen nach, gehörst du zu den Christen. Machst du die Buddhisten nach, gehörst du zu den Buddhisten. Suchst dir aus. Und das ist bei Teschebbuh, liebe Geschwister. Nur nachmachen. Und ich werde inshallah gleich tiefer in diesem Hadith inshallah reingehen, indem ich, wie ich schon am Anfang sagte, Aqwal von Ahlul Ilm zu diesem Hadith inshallah wiedergeben werde. Das ist nur Teschebbuh, nur Nachmachen von den Kuffar. Wir machen nicht nur nach, wir feiern mit. Viele Muslime, Wallahi, liebe Geschwister, ich kann mich noch erinnern, ich habe in einer Stadt gewohnt, in Iserlohn. Ich habe in einem Viertel gewohnt, wo die meisten Marokkaner oder Muslime waren. Ich kann mich noch erinnern, Wallahi al-Azim, einer hatte Schmuck, diese Weihnachtsschmuck an den Fenstern draußen, wie die Kuffar. Ich brauche jetzt nicht genau jetzt auf Marokkaner oder Türken oder egal wie, Muslime, manche die Muslime sind, die feiern Weihnachten genauso wie die Kuffar, mit Tannenbaum, mit Geschenken, mit alles. Mit dem Lügen von Nikolaus und alles. Die Kuffar glauben nicht mal dran. Und du machst das nach? Ich kann mich noch erinnern, damals in der Schule, ich hatte einen deutschen Freund, die Eltern von dem haben gesagt, hör mal, wir verkleiden uns als Nikolaus, indem du diesen Schuh da draußen nachts hinstellst, gehen wir raus und legen dir die Sachen hin. Und dann sagen die dem, ja, der Nikolaus ist gestern gekommen. Und subhanallah, yani, guckt euch mal das an, damit ihr seht, wie diese Leute, möge Allah subhanahu wa ta'ala die Recht leiten. Das ist eine Sache, selbst die glauben nicht mehr dran. Wenn du jemand irgendwas erzählst, ja, jetzt in Deutschland, wenn du irgendjemand erzählst und die Sache, die stinkt nach Lügen, ja, du erzählst irgendeine Sache, die es nicht geben kann. Dann sagt er dir, was erzählt er? Dann sagt er dir, erzähl es dem Nikolaus. Ja, nee, dieser Nikolaus ist eine Lügenperson geworden, ein Zeichen für Lügen. Guckt euch mal an, auf was diese Religion basiert. Eine Führungsfigur in ihrer Religion, der Nikolaus wird als Lügner, als Beispiel für Lügen gezeichnet. Erzählst dem Nikolaus. Und wir Muslime, deswegen sage ich ja, das tut weh, liebe Geschwister. Wir haben die Wahrheit, wir haben den Koran. Das Beste, was es gibt. Haben wir? Nein, wir sagen nein. Das ist schön, Nikolaus. Tannenbaum. Und so weiter. Und da frage ich mich, du hast die Wahrheit. Warum machst du die Wahrheit nicht richtig? Ich kenne so wenige Familien. Vor allem, du lebst hier. Und du schickst deine Kinder in die Schule. Was erwartest du? Da muss man ehrlich sagen und auch, man muss die Wahrheit sagen. Was erwarten wir von diesen Leuten? Dass wir bei denen Eid al-Adha feiern. Dass die unsere Feste feiern. Das ist nicht logisch. Das kannst du nicht erwarten. Du lebst nun mal hier in diesem Land und dieses Land, das gehört einfach denen sozusagen. Die regieren hier diese Leute und die gehören dieser Religion an. Achi, wenn du deine Kinder dahin schickst und unsere Kinder bekommen, wir waren ja in deren Schulen, wir bekommen die ganzen Feierlichkeiten mit. Von Laterne zu Nikolaus zu alles. Erster Advent, zweiter Advent, dritter Advent, vierter Advent, bekommen wir alles mit. Ja? Die ganze Packung bekommen wir mit. Das ist ein kleines Kind, vor allem in der Grundschule. Fitra. Der ist leer. Das Eimer ist leer bei dem. Und liebe Geschwister, ein Kind, der mag was schön ist. Der mag Geschenke. Der mag Geschichten. Der mag alles, was schön ist. Und diese Leute, die sind spezialisiert auf sowas. Und die sind Profis in sowas, nicht wie wir. Bei uns, wenn jemand in die Moschee kommt, wird er schon falsch angeguckt. So, dass er nie wieder hier reinkommt. Ja? Unsere Kinder, liebe Geschwister, ist doch klar, dass sie irgendwie dazu neigen. Möge Allah sie beschützen. Warum, wenn wir unsere Eid haben, warum greifen wir nicht ein bisschen in unseren Kindergeld, den wir bekommen? Ja, ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, einmal im Jahr, zweimal im Jahr, ein Geschenk kaufen für unsere Kinder. Wer macht das von uns? Unsere Kinder, Wallahi, die spüren gar nicht mal diesen Eid. Und dann fragen wir uns, warum unsere Kinder die Religion nicht kennen? Warum unsere Kinder, wissen unsere Kinder was von Salat al-Jumu'ah? So viele Kinder von Muslimen, Wallahi, die beten nicht Salat al-Jumu'ah. Manche von denen vom Gebet, die kommen vielleicht Salat al-Jumu'ah. Das ist vielleicht 1% oder weniger. Die anderen kommen zu Eid. Und die anderen kommen gar nicht. Und dann sagen wir, unsere Kinder sind irre gegangen. Nein, du bist dran schuld, dass die Kinder irre gegangen sind. Weil würdest du deine Religion leben und ein bisschen Opfer bringen für diese Religion, und das kostet doch nichts. Subhanallah, einmal im Jahr, zweimal im Jahr? 10 Euro, 20 Euro, was kostet ein Geschenk? Wallahi, 100 Euro sind nicht zu viel dafür. Dafür, dass du dein Kind gewinnst. Dass du dem zeigst, dass diese Religion schön ist. Dass diese Religion Feierlichkeiten hat. Wallahi, die Kinder wissen nicht, dass wir Feiertage haben. Die wissen, dass es Weihnachten gibt. Die wissen, dass es Ostern gibt. Guckt euch mal die Straßen im Karneval, vor allem bei uns im Rheinland, an. Glaubt mir, die Kinder, die da stehen und nach Kamelle rufen, sind mehr als die von Kuffar. Wallahi, das macht traurig. Und das Schlimmste ist, dass wir unsere Kinder schicken und sagen, geht sammeln. Wir schicken unsere Kinder und sagen, geht sammeln. Wallahi, das blutet das Herz. Wenn du stehst auf der Straße und siehst Ahmed, Ali, Mohammed, Fatima und auch noch ältere Frauen vielleicht mit Kopftuch so und springt und den Käfer da an und sagt ihm, der betrunken ist, was weiß ich, vielleicht vom Volltrinken in der Hose gemacht hat und steht da und schmeißt Fatima hier. Was ist das für eine Erniedrigung? Wir überlegen nicht so in diesem Moment. Wisst ihr, wie die uns angucken? Wie Bettler sitzen wir da. Wir gehören nicht dem Islam zu und nicht denen zu. Khasirna Dunya wal Akhira. Alles, beides verloren. Dunya und Akhira. Die wollen dich nicht. Wallahi, die wollen dich nicht. Die gucken dich an, guck mal, was ist für ein Dreck, der kommt wieder hier, will ein paar Bonbons haben. Schmeißt ihm hin, damit geht er wieder weg. Ist so, ist Fakt. Und unsere Religion haben wir uns, mit dieser Tat, haben wir uns weggetan von unserer Religion. Wallahi, liebe Geschwister, die Feierlichkeiten mit dieser, das ist eine sehr, sehr, sehr, sehr gefährliche Sache. Das ist keine einfache Sache, liebe Geschwister. Und das wissen die meisten Muslime leider nicht, weil das auch nicht angesprochen wird. Wir müssen das wissen. Das ist keine kleine Sünde. Wallahi, das Mindeste, was die Gelehrten in dieser Sache sagen, wenn du kein Käfer bist in diesem Moment, ist, dass du eine sehr, sehr große Tat getan hast. Wenn du darauf stirbst, kommst du in Jahannam, wal'iyadu billah. Mindestens. Stellt euch mal vor, du bist zwischen zwei Meinungen. Entweder mit dieser Tat bist du aus dem Islam ausgetreten, ertaddeita an din al-Islam, oder du hast eine Kabair, eine große Sünde getan, wenn du darauf stirbst oder gehörst du den Höllenbewohner. Yani zu deiner Situation, al-Iyadu billah, natürlich, das ist jetzt Hukm. Das ist jetzt nicht, dass jetzt jemand geht und sieht Ali irgendwie da am Karnevalszug und sagt, ey, du bist Käfer. Khas ist was anderes. Du musst ihn erst aufklären. Aber wal'iyadu billah, wenn du da stehst und Malak al-Maut kommt. Stell dir vor, Malak al-Maut kommt zu diesem Zeitpunkt. Und du stirbst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor so einem schlechten Ende schonen. Und wenn ich das gerade erzähle mit einem guten Ende, wallahi, liebe Geschwister, ich muss das erzählen. Als ich jetzt auf der Pilgerfahrt war, Al-Hajj, ist mir eine Sache passiert, die hat mich so getroffen. Yani, sowas habe ich noch nie erlebt. Und die hat mich sehr, sehr getroffen im Herzen. Liebe Geschwister, wir waren am Yom al-Eid, da wo man Jamarat von Al-Aqaba werfen soll. Yani die sieben Steine werfen muss. Wir sind mit knapp 12, 13, 14 Mann gegangen, um diese Steine zu werfen. Ein Bruder war mit uns, der ist zu Hajj gekommen. Er und seine Frau und sein Bruder mit seiner Frau sind zu Hajj gekommen. Und dieser Bruder, er hatte nicht geplant, dass er Hajj kommt. Als erstes war geplant, dass sein Bruder mit seiner Frau, und die haben seine Frau mitgenommen, dass sie zu Hajj kommen. Er hat gesagt, ich passe auf meine Kinder auf. Nach ein paar Tagen und so, haben die den irgendwie überredet, dass er mitkommt? Dann hat er den Bruder, der das organisiert, angerufen und hat gesagt, kann ich noch mitkommen? Der Bruder hat gesagt, ich bin ausgebucht, ich habe keinen Platz mehr. Aber ich werde gucken. Nach einer Woche hat er gesagt, ich habe einen Platz, du kannst mitkommen. Guckt mal, das, was Allah geschrieben hat. Muhim, der Bruder ist gekommen. Alhamdulillah. An diesem Tag, da hat man natürlich noch ein Ihram und so alles an. Wenn man diese Steine wirft, kann man danach Al-Ihram ausziehen und die Haare entweder kürzen oder rasieren. Al-Muhim, der Bruder kam zu meinem Vater und sagte, der Sheikh, kann ich mitkommen mit dir, damit wir diese Steine werfen? Und mein Vater gesagt, inshallah, du kannst mitkommen. Und irgendwie haben wir uns irgendwie getrennt und wir sind vorgegangen. Auf dem Weg, das ist eine Strecke von knapp 2 Kilometer ungefähr. Das ist eine Strecke, die man geht, haben wir den auf dem Weg getroffen. Wir sind dann zusammengegangen, als wir dann an dem Ort gekommen sind, wo man die Steine wirft, haben wir die Steine geworfen, die sieben Steine, und sind dann wieder zurückgegangen an so einer Säule, weil wir hatten auch Frauen, damit wir uns wieder sammeln und wieder gehen. Als wir da angetroffen sind, haben sich alle beglückwünscht, dass wir Alhamdulillah Al-Hajj gemacht haben und sowas. alle sich umarmt. Dann haben wir gesagt, wir gehen weiter. Ich war immer am Anfang und der Bruder war immer mit seiner Frau und seinem Bruder hinten. Ich habe gesagt, alles okay, wir gehen jetzt los. Hat er gesagt, alles okay, wir können los. Glaubt mir, liebe Geschwister, Allah ist mein Zeuge, ich bin vielleicht 3, 4, 5 Schritte gegangen. Und dann höre ich, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ich gehe zurück, der Bruder ist runtergefallen. In wenigen Sekunden war der Melek al-Maut da, an diesem Ort. Und seine Seele ist rausgegangen. Allahu Akbar, liebe Geschwister. Das hat mich, ich habe so ein Erlebnis noch nie gehabt, dass ich jemanden beim Sterben sehe. Wir haben Wasser geschüttet, gewackelt. Khalas. Der war dabei, sein Ruh, seinem Herrn zurückzugeben. Liebe Geschwister, so ein gutes Ende, nahsabuhu wallahu hasibu. Nachdem der die Steine geworfen hat, in seiner Kleidung, inshallah wird dieser Bruder mit dieser Kleidung Yawm al-Qiyamah aufstehen. Und er sagt, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Guckt euch dieses Ende an und vergleicht es mit anderen Enden, wie andere Leute, wal-iyadu billah, leider enden. Noch eine Lehre, die man daraus zieht. Glaubt mir, liebe Geschwister, dieses Jahr habe ich noch nie so viele Hujjaj gesehen wie dieses Jahr. Ich kann sagen, es waren mehr als 5 Millionen. Und Melek al-Maut, und auf diesem Berg waren bestimmt hunderttausende Leute. Zu diesem Zeitpunkt. Hunderttausende von Leuten waren bestimmt da. Und Melek al-Maut kommt, speziell diesen Mann, und nimmt seine Ruh. Er hatte nicht vorgehabt zu kommen. Nein. Allah subhanahu wa ta'ala lasst den Geld dafür ausgeben, ins Flugzeug zu steigen und dahin zu kommen, damit der da stirbt. Weil Allah geschrieben hat, dass er da sterben wird. Allahu Akbar. Kommen wir zu unserem Thema, inshallah, zurück. Das war ein Erlebnis, das ich erlebt habe, das mich sehr, sehr berührt hat. Wollte ich meinen Brüdern, inshallah, erzählen. Liebe Geschwister, einer der wichtigsten Grundlagen und Säulen unserer Aqida, unseres Glaubens, ist diese Aqida von Wala'ul Bara. Das Lieben für Allah subhanahu wa ta'ala und das Hassen für Allah. Wir lieben für Allah und wir hassen für Allah. Wir lieben nicht für Nation oder für Hautfarbe oder für eine Partei. Nein, nur für Allah. Und dasselbe, yani unsere Feindschaft oder unser Hass ist auch nur für Allah. Das heißt, wenn jemand aus Amerika kommt und der ist Muslim und praktiziert die Religion, ich liebe ihn für Allah, wenn jemand aus Saudi-Arabien kommt und nicht Allahs Weg folgt und Kafir ist. Das ist unser Maßstab. Lieben für Allah und hassen für Allah. Zusammenhalt und die Angehörigkeit zu den Leuten, die Allah subhanahu wa ta'ala folgen, und die Feindschaft und die Nichtzugehörigkeit und zu den Leuten, die nicht Allahs Weg folgen. Und die Leute, yani, sich zu bekennen zu der Wahrheit und die Leute, die Wahrheit folgen und sich loszureißen und nicht zu bekennen zu den Leuten, die die Unwahrheit folgen und sich zu der Unwahrheit bekennen. Liebe Geschwister, die Folgen dieser Sache sind, dass man einen Unterschied zwischen der Wahrheit und der Unwahrheit erkennen muss. Sonst würde es ja nicht die Wahrheit und Unwahrheit geben. Und auch die Leute, die sich dieser Wahrheit und Unwahrheit angehören, muss man deutlich erkennen. Und auch, wenn die Wahrheit für einen Moment oder für einen Zeitpunkt, wie wir den leider gerade leben oder erleben müssen, leider nicht so stark ist oder nicht mächtig ist. Wir sehen, dass die Unwahrheit stärker und mächtiger ist. Das heißt nicht, dass wir nachgeben müssen oder nachgeben sollen, weil die Wahrheit nicht so stark ist. Denn die Verbote, liebe Geschwister, für die sind eindeutig. Allah subhanahu wa ta'ala ruft auf und setzt und ruft uns dafür auf, dass wir stolz sein sollen auf diese Religion. und auf die Zugehörigkeit zu dieser Religion. Indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in Surat Fussilat, Vers 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Und wer spricht bessere Worte, als wer zu Allah ruft, rechtschaffen handelt und sagt, gewiss, doch ich gehöre zu den Allah Ergebenen. Und liebe Geschwister, weil es so wichtig ist, dass ein Muslim sich von den Kuffar unterscheiden muss und dass er die und dass ihn die Wahrheit auszeichnet, beten wir Allah subhanahu wa ta'ala jeden Tag mindestens in unseren Gebeten 17 Mal darum, uns den geraden Weg folgen zu lassen und uns von dem falschen Weg wegzubringen. Indem wir sagen, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Leite uns den geraden Weg, den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben und nicht der Irregehenden. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in Surat Al-Jathiyah, Vers 18, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Hierauf haben wir dich auf eine Richtung in der Angelegenheit der Religion festgelegt, so folge ihr und folge nicht die Meinungen derjenigen, die nicht Bescheid wissen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, auch Rasulullah, auch unserem Propheten ermahnt, ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. Wenn du ihren Meinungen folgst, nach dem, was dir an Wissen zugekommen ist, wirst du vor Allah weder Schutzherrn noch Behüter haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدِ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Und dass sie nicht wie diejenigen sind, denen zuvor die Schrift gegeben wurde, es ihnen aber zu lang gedauert hat und so ihre Herzen sich verhärtet haben und viele von ihnen sind Frevler. Liebe Geschwister, wenn man die Kuffar nachmacht und an ihren Feierlichkeiten teilnimmt, ist das ein klares Zeichen und ein Bekenntnis dafür, für die Zugehörigkeit oder dass man will, dass man dazu gehört und nicht für das Gegenteil, liebe Geschwister. Ein Zeichen, dass man diese Leute mag und liebt und dass man denen angehören will. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Ya ayyuhal ladhina amanu, la tattachidhu al-Yahuda wal-Nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd, wa man yatawallahum minkum fa'innahu minhum. Die Gelehrten von Tafsir sagen, das ist der eindeutigste Hukm für Kitabillah. Der eindeutigste Urteil für Kitabillah. Dieses Vers. Wa man yatawallahum minkum fa'innahu minhum. O, die ihr glaubt, nimmt nicht die Juden und die Christen zu Schutzherren. Sie sind einer der anderen Schutzherren. Und wer von euch sie zu Schutzherren nimmt, der gehört zu ihnen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt nicht hier, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ. Vielleicht der ist zu, gehört zu ihnen. Vielleicht der ist zu 50% von ihnen. Oder vielleicht der will ihnen angehören. Nein, der gehört zu ihnen. Gewiss, Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Mujadala, Vers 22, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Du findest keine Leute. Achtet auf diese Eier, liebe Geschwister. Du findest keine Leute, die an Allah und den jüngsten Tag glauben und diejenigen Zuneigung bezeigen, die Allah und seinen Gesandten zuwiderhandeln, auch wenn diese Väter wären oder ihre Söhne oder ihre Brüder oder ihre Sippenmitglieder. Jene in ihre Herzen hat er den Glauben geschrieben. Diese Leute hat Allah subhanahu wa ta'ala in ihren Herzen Glauben geschrieben. Das heißt, Gegenteil hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht Glauben in ihre Herzen geschrieben. Und sie mit Geist von sich gestärkt. Er wird sie in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bechern, ewig darin zu bleiben. Allah hat Wohlgefallen an ihnen. Jene sind Allahs Gruppe. Jeder sind Allahs Gruppierung. Sicherlich Allahs Gruppierung. Dies sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Dies ist Allahs Gruppe. Diese Leute mit diesen Bezeichnungen sind Allahs Gruppe. Liebe Geschwister, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah hat in diesem Bereich und vor allem in diesem Thema sehr, sehr genau und sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gut geschrieben. Er sagt, rahimahullah, al-mushabaha turithul mawaddata wal-mahabba wal-muwalat fil-batin. Das Nachmachen bringt dazu oder ergibt die Zuneigung und die Liebe im Inneren gegenüber den Leuten, die man nachmacht. Und die Liebe im Inneren bringt auch dazu, dass man sich vom Äußerlichen her den Leuten dann anpasst, die man liebt. So sehen wir, das sagt Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ich bringe das ein bisschen nah mit unserer heutigen Zeit. Heutzutage, viele Menschen, darunter leider auch Muslime, vor allem die jungen Leute, aber auch ältere. Du siehst diese Glitzerwelt, diese Scheitanwelt, ja, wo diese Popsternchen oder diese Fußballer, die sogenannten Stars, für mich die sogenannten Shayatin, ja, die sogenannten Stars, die genannt werden unter den Leuten Stars. Und für uns sind Stars die Muttaqin. Die Gottesfürchtigen sind die Stars bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber dieser Dreck, das ist der Abschaum der Menschheit. Al-Muhim, diese Stars, du siehst, zum Beispiel dieser Fußballspieler, Ronaldo. Ja? Es gibt Leute, die das Problem ist, viele Leute warten darauf, bis er sagt, er ist Gott. Bis er das mit dem Mund sagt. Hör mal, die Taten sind schlimmer oder sind eindeutiger als das, dass du das sagst. Vorher hat er Haare gehabt, haben die Haare. Dann hat er eine Glatze, haben die eine Glatze. So, er guckt, wallahi al-azim, das normalerweise muss man heulen. Guck mal, wie dumm diese Menschen sind. Und diese Menschen haben keine Persönlichkeit. Ich weiß nicht mehr genau, wann diese WM war, aber an einer WM, was hat er gemacht? Shaitan hat den geflüstert in seinem Schädel. Hat er alles rasiert, nur so ein bisschen hier vorne gelassen. 2002. Ja. Hat er nun, ja nee, wenn das jemand anders gemacht hätte, stell dir mal vor, ich hätte das gemacht, nur so ein bisschen Haare und wäre auf die Straße gegangen. Hätte jeder gesagt, ja mal, guck mal, den Typen bringt ihm ein Krankenhaus, oder guck mal, was der hat. Der hat bestimmt irgendwas, vielleicht, oder guck mal, was der für Sachen nimmt. Das sind schlimme Sachen, die er nimmt, keine normalen Drogen. Aber Ronaldo macht das, lässt nur so ein bisschen Haare vorne und sieht aus wie ein Verrückter. Ja? Viele Menschen machen das nach. Ja? Der andere, ich weiß nicht, guck mal, viele machen Bob Marley nach. Die anderen machen einen anderen, Valderrama oder wie der heißt, der so einen Busch hatte auf seinem Kopf. Einen ganzen Baum auf seinem Kopf. Läuft darum. und so weiter. Hosen. Könnt ihr euch vorstellen, dass irgendjemand geschnittene Hosen anzieht? Ich kann mich noch erinnern, Astaghfirullah, möge Allah mir vergeben. Einmal, damals war es, zu unserer Zeit, war es irgendwie Mode, dass man irgendwie unten, wo der Hoseende irgendwie aufmacht. So an der Ende, am Ende irgendwie, damit das so auf den Schuh so drauf kommt. Ich bin nach Marokko gegangen. Ja, ich komme aus Deutschland, modern und so. Und laufe da so rum. Glaub mir, einer hat mir eine Hose gekauft. Wallahi, liebe, wallahi, ich mein, das ist kein Witz. Der hat mir eine Hose gekauft. Ich kam mir ein bisschen blöd vor. Ich habe gedacht, boah, der ist Muskin hängen geblieben. Der hat keine Ahnung von Mode. Ja, nee, das ist akzeptiert nicht mal, wenn man wirklich diese Brille von Shaitan abnimmt, oder diese Schleier, wie der Bruder sagt, diese Schleier abnimmt und lass mal die Religion auf Seite jetzt. Nur seinen Verstand einsetzt. Wallahi, keiner wird sowas machen. Der eine macht Ohrringe. Jetzt gibt es Muslime, wal-iyadu billah, die machen Landkarte auf ihren Köpfen. Landkarte. Ich sehe, einer hat ein Puma-Zeichen hier auf seinem Kopf. Wallahi, Puma. Und das Problem ist, was wirklich weh tut, ja, wenn wir so eine Studie machen würden, wer all dies macht, wallahi, die meisten sind Muslime. Also in Deutschland, wir leben hier, ich sehe ja, und ich sehe auch die Jugendliche. Geh mal an Schulen, geh mal zu Schulen und guckt euch mal die Frisuren von den Schülern an. Die Frisuren da, entweder diese richtig krasse Al-Qaza, hier alles rasiert und nur so ein Teller hier oben, Muslime. Nur Ali, Mohammed, Absalam, nur die Muslime. Ja? Findest du, und wenn du einen Deutschen findest, oder einen Kafir findest, der sowas hat, der ist befreundet mit Mohammed und Ali. Garantie. Die bringen uns das raus, und Alhamdulillah, wir sind wie dieser Schwamm, der alles aufsaugt. Egal, was du ihm bringst. Und das ist das, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Sogar wenn die in so ein Loch reingehen würden, würdet ihr da reingehen. Und das ist das, was leider wehtut. Und das zeigt, wie ich schon sagte, Al-Mushabaha, wie Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah sagt, Al-Mushabaha turithu al-Mahabba. Wenn du jemanden nachmachst, du fängst automatisch an, den zu lieben. Weil wenn du nichts von dieser Person halten würdest, würdest du ihn nicht nachmachen. Oder wenn du wirklich deinen richtigen Iman-Glauben hättest, würdest du den hassen und dann würdest du ihn natürlich nicht nachmachen. Habt ihr irgendjemanden gesehen? Zum Beispiel, nur ein kleiner Beispiel vom Fußball. Habt ihr irgendeinen Fan von FC Köln gesehen, der einen Schal von, oder ein Trikot von Mönchengladbach anzieht? Nie! Kann nie sein! Warum? Weil sein Wala'ul Bara ist FC Köln. Und sein Bara ist Mönchengladbach? Gibt's nicht. Und deswegen, wenn du wirklich Wala'ul Bara hast, dann folgst du Muhammad sallallahu alaihi wasallam und den Muslimen und den Mu'minin. Und du hältst dich fern von dem, der sich von denen unterscheidet. Und Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah sagt dann zu dieser Ayah, die ich gerade gelesen habe von Al-Mujadala, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawm al-akhir, sagt er, Allah subhanahu wa ta'ala sagt und erklärt hier, oder will uns sagen, das ist auch ein Beweis dafür, annahu la yujadu mu'minun yuaddu kafiran. Es gibt keinen Mu'min. Es kann nicht sein, dass einer, wenn er Mu'min ist, ja nicht Glaube hat, dass er einen Kafir als Verbündeten oder als Freund oder als einen nimmt, der ihn liebt. Weil jetzt kommt viel die Frage, wie soll ich machen Arbeit? Das ist kein Widerspruch, dass du den Kafir gut behandelst, dass du ihn nicht beklauen sollst, ja, dass du mit dem Da'wah machen sollst. Das ist kein Widerspruch. Die Sache ist nur die Liebe. Wenn du Liebe empfindest für einen Kafir, dann kann ich's. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kann sein, dass jemand kommt und sagt, das ist schwer. Dann geh und überprüf dein Iman. Was soll ich sagen? Soll ich mit dir verhandeln? Soll ich sagen, Allah, der Sa'id sagt, es ist schwer? Allah sagt, es ist festgelegt. Und sein Qawl ist Sidq. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Sheikh Islam sagt, das heißt, Es gibt keinen Mu'min, der Glaube hat, einen Gläubigen, der einen Kafir als Verbündeten, als einen Freund nimmt. فَمَنْ وَدَّ الْكَافِرَ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنِ. Und das Gegenteil ist richtig. Wer dann einen Kafir als Verbündeten, als Freund, als engsten Verbündeten, als engsten Freund, als engsten liebt, der ist kein Mu'min. وَالْمُشَابَهَةُ الظَّاهِرَةُ مَظَنَّةُ الْمَوَدَّةُ فَتَكُونُ مُحَرَّمَةُ وَثَبَتَ عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أنه قال مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Und wenn man sich äußerlich den Kuffar anpasst oder denen nachmacht, geht man davon aus, dass das vom Inneren auch Liebe, dass man vom Inneren auch Liebe empfindet gegenüber den Kuffar. Und deswegen sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wer Leute nachmacht, der gehört zu denen. Und dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dann sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, erklärend diesen Hadith erklärend, aqallu ahwalihi an yaqtadi tahrim at-tashabbuh bil kuffar. Im niedrigsten Fall nehmen wir von diesem Hadith, dass es haram ist, wie ich schon gerade sagte, dass es haram ist, die Kuffar nachzumachen. Aber normalerweise nimmt man von diesem Hadith, dass jemand, der die Kuffar nachmacht, genauso ist für die Kuffar. Yani, Kafir. Aber im niedrigsten, yani im besten Fall, ist es haram, die Kuffar nachzumachen. وإن كان ظاهر الحديث sagt Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah يقتضي كفره. Obwohl ظاهر, يعني der äußerliche Verständnis von dem Hadith zeigt uns oder lehrt uns, dass das Kafir ist. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, und gibt es auch noch einen Shahid, Beweis dafür, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wie ich schon sagte, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Wer sie zu Verbündeten nimmt, der gehört zu ihnen. Und Imam al-San'ani alayhi rahmatullah sagt, فَإِذَا تَشَبَّهَ بِالْكَافِرِ فِي زَيِّنْ وَاَعْتَقَدَ بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِثْلَهُ كَفَرْ. Das ist sehr, sehr schlimm. In das geraten die meisten Muslime, oder ja, du billah, ohne zu wissen. Ich bin nicht jetzt wie diejenigen, die jetzt schon sagen, Herr, Kuffar, Muslimin, Kuffar. Das darf man nicht jetzt von meinem Mund so nehmen. Ich sage, das ist Hukm Am. Wenn ich einen Muslim so sehe und ich kläre den auf und der besteht darauf, dann ist was anderes. Aber das ist Hukm Am, nicht Hukm Khas. Sheikh Imam al-San'ali rahmatullah sagt, فَإِذَا تَشَبَّهَ بِالْكُفَّارِ. Wenn jemand die Kuffar nachmacht, mit der Absicht, dass er so wie die Kuffar ist, oder so sein möchte wie die Kuffar, ist der Kafir. Aber wenn er nicht die Absicht hat, so zu sein wie sie, dann ist er zwischen einer Meinungsverschiedenheit von den Fuqaha, minhum. Manche sagen, der ist Kafir, und manche von denen sagen, dass er eine große Sünde getan hat, und wenn er darauf stirbt, ist er von den Höllenbewohnern. Von den Sachen, wie man die Kuffar, oder von den Arten, yani, die man die Kuffar nachmacht, oder wie man die Kuffar in ihren Feierlichkeiten mitmacht, ist das zum Beispiel das Mitfeiern. Ich komme auf den Punkt, liebe Geschwister, weil ich rede zum Beispiel zu Jugendlichen. Ja? Viele Jugendliche nehmen die Sache gar nicht so ernst. Nehmen die Sache locker. Und denken, das ist nur Feiern. Liebe Geschwister, das ist nicht nur Feiern, das ist eine sehr, sehr, sehr große Sünde, wie ich schon gerade gesagt habe. Entweder du begehst gerade eine Kuffertat oder eine sehr, sehr große Sünde. Diese Silvesterpartys, große Haram, ittaqullah. Yani, diese Partys allgemein sind Haram. Aber yani, bestimmt oder speziell diese Partys sind sehr, sehr große Haram. Das Beglückwünschen, frohe Weihnachten, frohes neues Jahr, guten Rutsch, wohin, in die Hölle, oder iyadhu billah. Das ist alles sehr, sehr, sehr, sehr gefährlich. Ittaqullah, fürchtet Allah. Deswegen sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Kalima, la yulqi laha balan, tahwi bihi sab'ina kharif. Ein Wort. Und wallah, das ist so. Deswegen die Sahaba, radiallahu alaihim, und die Leute, die verstanden haben, und die Basair, und Ahl al-Ilm, die wirklich verstanden haben, haben immer ein Problem mit diesem Stück Fleisch hier vorne gehabt, mit der Zunge. Weil das ist die, die jemanden in die Hölle wirft. Rasulullah sallallahu alaihi sagt, Wörter können dich in die Hölle 70 Jahre hinunterwerfen. 70 Harifen. 70 Jahre, ne? In die Hölle hineinwerfen. Und guck mal, frohe Weihnachten. Zwei Wörter. Frohes neues Jahr. Ha? Guten Rutsch. Und du bist, wal'iyadu billah. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir nicht vergibt und du keine Reue machst, bevor du stirbst. Nicht nur gerutscht, sondern, wal'iyadu billah, tief gesunken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Beschenken. Ha, viele, wal'iyadu billah, von den Muslimen, siehst du Weihnachten oder Neujahr, geht in den Supermarkt, Sekt kaufen. Hey, Mashallah, Mohammed heißt der. Sekt und einpacken, für wem? Ja, Franz hat Weihnachten. Hast du schon mal Franz gesehen, der kam, der hat da bei dir geklopft, Eid al-Adha, und sagte zu dir, frohe Eid al-Adha? Wir müssen uns hier verstecken, wenn wir ein Schaf schlachten wollen. Jetzt ohne Religion, lass mal Religion auf Seite, nur logisch denken. Al-Muhim, liebe Geschwister, mitfeiern, Geschenke oder sie zu beglückwünschen oder irgendwie daran teilzunehmen, an diesen Weihnachtsfeiern im Betrieb. Nicht nur die Jugendlichen feiern. Die Jugendlichen, ich sage ihnen immer, die kriegen auf den Kopf. Ja, die Leute, die Älteren, die arbeiten in den Firmen. Ja, ich schäme mich, mein Chef. Ich kann mich nicht verdrücken. Taqillah, Allah subhanahu wa ta'ala ist mächtiger als sein Chef. Aufpassen. Die Sache ist sehr, sehr gefährlich und von großer Wichtigkeit. Und wie mich mein Bruder, wie immer, Jazallahu khair, immer erinnert, mein Bruder Ibrahim, stell dir mal vor, hast du die Garantie, dass du nach dieser Katastrophe, die du gerade am Beginn bist, dass du nochmal Luft holen kannst? Oder dass dein Auge wieder zu dir zurückkehrt? Wallahi, du hast keine Garantie. Was ist, lieber Bruder, wenn Malak al-Maut kommt und du sitzt da mit Franz und Otto und Dieter, hä? Die sind da am Abgehen und du sitzt da, sowieso keiner achtet dich. Sowieso Schwarzkopf, keiner achtet dich, du bist da nur Mitläufer. Wallahi, warum? Warum sage ich das? Ich schätze nicht, weil Allah sagt mir das. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Wallah, die werden nie mit uns zufrieden sein. Bis wir unsere Religion verkaufen, für was? Für diesen Dreck. Für diese paar Euros. Ja? Für diese Aufenthalt, manche vielleicht hier. Ja? Wenn wir dann, die sind zufrieden, nicht mit uns, weil die haben dann gewonnen. Ja? Malak al-Maut kommt. Und du bist da auf diese Art. Auf diese Art und Weise. Wie willst du dann sterben? Meinst du, in diesem Zeitpunkt kannst du La ilaha illallah sprechen? Wallah, zu diesem Zeitpunkt kommt nur das raus, was du gerade am Machen bist. Und was in deinem Kopf ist. Allah alam, vielleicht kommt dann irgendwie ein Weihnachtslied raus oder sowas. Wal'iyadu billah. Und guckt euch mal die Parallelen an. Der eine stirbt fi sabilillah und der eine stirbt auf der Weihnachtsfeier oder auf einer Silvesterparty. Und was? Das sind Gelüste von ein paar Momente. Wir Muslime, wir wissen, die meisten Muslime wissen gar nicht mehr, in was für ein Jahr wir im islamischen Kalender leben. Die Muslime wissen nicht mal die Monate, die arabischen Monate. Und wir gehen den Dreck von den anderen Leuten feiern. Deswegen, liebe Geschwister, lasst euch das durch den Kopf gehen. Erstens, das ist nicht uns. Das gehört nicht uns. Das ist nicht von unserer Religion, nicht von unserer Kultur, gar nichts. Nicht von unserer Geschichte, gar nichts. Zweitens, das ist Haram. Drittens, du holst dir damit nur den Zorn und den Fluch von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, du verlierst da nur. Du verlierst Zeit, du verlierst Geld und am Ende du hast nur Fluch und Zorn von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann soll jeder mal gucken, was soll er jeder wiegen und gucken, was er daraus hat. Er hat sowieso nur Verluste. Und wenn er sieht, dass er das, also von den Beweisen, dass das verboten ist, also dass man mit den, in den Feierlichkeiten von den Kuffar teilnimmt, ist, أنه اتفق أهل العلم على تحريم حضور أعياد الكفار والتشبه بهم فيها لأدلة كثيرة جدا منها. Alle Gelehrten sind sich der einer Meinung, dass das verboten ist. Dass alle Beweise, die ich gerade erwähnt habe, speziell darauf basiert sind, in der Nachmachung und Nacheifern von Kuffar. Yani das Nachmachen von Kuffar ist haram und schon so schlimm bestraft. Was ist mit dem Mitmachen? Zweite Sache ist, الإجماع المنعقد في عهد الصحابة والتابعين على عدم حضورها. الصحابة والتابعين, alle haben darauf ein إجماع, sind sich da alle einer Meinung, dass es haram ist, an diesen Festen und an diesen Feierlichkeiten teilzunehmen. Denn die اليهود والنصارى und die المجوس haben zur Zeit von Sahaba radiallahu alaihim gelebt. Bringt mir irgendein Beweis, dass irgendein Sahabi oder irgendein Tabi'i zu dieser Zeit mit denen gefeiert hat. Die zweite, die auch das Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, Shurut al-Umariyya al-Ma'rufa, seine Regeln, die er mit den Kuffar damals ausgehandelt hat oder die er damals gemacht hat, von seinen Regeln ist, dass die Ahle Zimma, die Leute, die zur Zeit oder unter dem Gesetz von Muslimen lebten, dass die ihre Feierlichkeiten nicht offen zeigen durften, deren Leben unter dem Gesetz von Islam. Ja, die dürfen ihre Feierlichkeiten feiern, aber sie nicht offen zeigen. Das zeigt, dass das verboten ist. Dritte, eine Aussage von Umar radiallahu anhu, wo er sagt, لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. Sehr, sehr wichtig. Umar radiallahu anhu sagt, لا تتعلموا رطانة الأعاجم. Yani lernt ihre Sprache nicht. Und damit ist gemeint, yani diese Sprache, womit Allah alam diese Latein, womit diese Bibel verstanden wird. Und auch wenn wir nehmen, guck mal, er warnt uns davor, die Sprache von den Kuffar zu lernen. Und dann sagt er weiter, وَلَا تَدْخُلُوا الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي كَنَائِسِهِمْ. Geht nicht in den Kirchen von denen Leute rein, während deren Feierlichkeiten. Warum? Weil, liebe Geschwister, wie ich schon am Anfang sagte, es gibt Wahrheit und Unwahrheit. Wir glauben fest daran, dass das falsch ist. Wie kannst du eine Sache machen oder wie kannst du teilnehmen an einer Sache, die falsch ist? Weil diese Sache, die falsch ist, da kommt gerade, da wird gerade der Zorn und der Fluch von Allah subhanahu wa ta'ala auf denen herabkommen und du nimmst da teil? Yani, dieser Zorn und Fluch von Allah trifft dich auch, weil du mit den Leuten zugehörst. Und wie gesagt, Umar ibn al-Khattab sagt, nimmt nicht darin teil, geht nicht da rein. Und dann sagt Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت كذلك حشر معهم يوم القيامة. Wer in den Ländern von den Kuffar lebt und dasselbe, yani dieselbe Rituale zu ihren Feierlichkeiten macht und sie nachmacht, bis er stirbt auf diese Sachen, yani auf diese Sachen stirbt, und auf diese Sachen stirbt, حشر معهم. Der wird mit denen auch herauskommen, Yawm al-Qiyama. Und der Imam al-Zahabi, alayhi rahmatullah, sagt, فَإِذَا كَانَ لِلنَّصَارَ عِيد وَلِلْيَهُودِ عِيد كَانُوا مُخْتَصِّينَ بِهِ فَلَا يُشْرِكَهُمْ فِيهِ مُسْلِمْ كَمَا لَا يُشَارِكَهُمْ فِيهِ فِي شِرْعَتِهِمْ وَلَا قِبْلَتِهِمْ. Imam al-Zahabi sagt, wenn die Juden und die Christen eine Feier haben, die sie ausmacht, darf kein Muslim daran teilnehmen und sie in der nachmachen. Und der Imam al-Turkumani al-Hanafi, alayhi rahmatullah, sagt, indem er gefragt wurde, dass manche Muslime zu seiner Zeit irgendwie an den Feierlichkeiten von den Christen und Juden teilnehmen, sagte er, qala ba'du ulama'i al-Hanafiyya, man fa'ala ma taqaddama dhikruh, wa lam yatub, fahuwa kafirun mithluhum. وقال بعض أصحاب مالك من كسى يوم النيروز بطيخة فكأنما ذبح خنزيرا. Dieser Imam al-Turkumani, ihm wurde gesagt, dass viele Muslime in den Tagen von Feierlichkeiten von den Christen so Geld, viel Geld ausgeben und Geschenke kaufen und Kinder rausnehmen. Zum Beispiel, wir gehen mit den Kindern zum Beispiel in die Kirmes und so, wir Muslime, ja. Dann wurde er gefragt für diese Tat. Der hat gesagt, viele Gelehrten von den Hanafi, Madhab al-Hanafi, sagen, wer dies macht und keine Reue danach macht und stirbt, der ist dann ein Kafir genauso wie die. Al-Imam Malik sagt, wer an den Tag von Feierlichkeit von den Christen, Ashabu Malik, yani die Leute, die Anhang von Imam Malik, sagen, dass wenn zu diesen Feierlichkeiten von den Christen jemand dasselbe macht wie die, das ist genauso, als ob der ein Schwein geschlachtet hätte. Es gibt sehr, sehr viele Beweise dafür. Ich habe jetzt nur ein paar aufgezählt. Und wie gesagt, liebe Geschwister, ich sage nochmal, die Sache ist von großer Wichtigkeit und von großer Gefährlichkeit. So soll jeder auf seine Religion aufpassen, weil diese Sache hat wirklich mit Religion und nicht Religion zu tun. Mit Wahrheit und nicht Wahrheit zu tun. Und so soll jeder Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und wissen, dass er eines Tages vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen wird und zur Rechenschaft gezogen wird und gefragt wird. Und vor allem, wenn er Kinder hat. Du hast Kinder gehabt, du wirst gefragt, du hast deine Kinder zu diesen Feierlichkeiten geschickt, du hast deine Kinder diese Feierlichkeiten mitmachen lassen. Und du hast, wie ich schon sagte, das ist auch sehr, sehr, sehr, sehr wichtig, und du hast zu den Feierlichkeiten von Islam deinen Kindern nicht gezeigt, dass wir Feierlichkeiten haben und nicht gefeiert. Weil feiern ist wirklich, man muss das merken, man muss mit den Kindern spielen, lachen, Ausflüge machen, Geschenke machen, dass man sieht, dass das was anderes ist als die anderen Tage. Und das ist von großer Wichtigkeit, vor allem in den Ländern, wo wir heutzutage leben, wo der Unterschied gezeigt werden muss. Weil deine Kinder sehen, wie die Kuffar feiern und sehen, wie wir feiern und merken, dass die Kuffar was Schönes haben und die Muslime nicht. Das ist von sehr, sehr großer Wichtigkeit. Jeder von uns soll aufpassen und soll Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Wie gesagt, ich hoffe, dass das inshallah die Herzen erreicht und nicht nur die Ohren und dass Allah subhanahu wa ta'ala die Wahrheit so inshallah klar macht und die Leute inshallah auch klar wird. هذا وما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاكم الله